doch kein Bier mehr im Haus. Der Nachbar ist sauer, er ruft gleich die Bullen. Nochmal so eine Nummer, dann fliege ich raus. Mir fehlen die Jungs, im Lotto kein Glück. Beim Fernsehprogramm wird der Lenny verrückt oder verblödet Stück für Stück und wünsch ich die goldene Zeit zurück. Ihr wisst doch noch, wie's früher war. Jacke weg und an die Bar. Als Drinks doch alkoholisch waren und frei von all dem Bio war. Ja, diese Zeit, die meine ich, die jetzige ist fürchterlich. Doch eines, das verspreche ich, wir feiern wieder königlich. Die Theke bestückt, voll fokussiert, schwer motiviert. Wir sind so laut, dass der Bass explodiert. Ich trinke alle Gläser leer und du sagst mir, das wär so schwer. Doch eines, das stimmt sicherlich, denn trinken, das verlernt man nicht. Ich bin und bleib der Partygott, der nach wie vor die Party rockt. Der freitags an der Theke hockt, ne Flasche nach der anderen pop. Ich mach für dich den Flaschengott, wenn du an meiner Flasche rast. Und einen Wunsch erfüll ich dir für 100 Liter Rosenbier. Ich kann es nicht mehr sehen. Wir brauchen eine Pause, komm nicht mehr sauber.